Erster, das Wort von Jahwe kam zu mir. Zweiter, geh nach Jerusalem und sage laut, Jahwe spricht, ich erinnere mich an deine Treue, als du jung warst. Du liebtest mich wie eine Braut. Du folgtest mir in der Wüste, in einem leeren Land. Dritter, Israel gehörte Jahwe. Sie waren wie die erste Ernte für ihn. Wer Israel schadete, bekam Schuld. Unglück kam über ihn. Das sagt Jahwe. Vierter, hört das Wort von Jahwe, ihr Leute von Jakob und alle Familien von Israel. Fünfter, Jahwe spricht, was haben eure Väter falsch gemacht? Sie haben sich von mir abgewandt. Sie folgten nutzlosen Götzen. So wurden sie selbst nutzlos. Sechster, sie fragten nicht, wo ist Jahwe? Er führte uns aus Ägypten. Er leitete uns in der Wüste. Das war ein trockenes Land mit Schluchten. Es war ein dunkles Land. Niemand ging dorthin durch und niemand wohnte dort. Siebter, ich brachte euch in ein gutes Land. Dort solltet ihr Früchte und gute Dinge essen. Aber ihr kamt in mein Land und habt es schmutzig gemacht. Ihr habt mein Eigentum zu etwas Schlechtem gemacht. Achter, die Priester fragten nicht, wo ist Jahwe? Die Lehrer des Gesetzes kannten mich nicht. Die Führer verließen mich. Die Propheten sprachen im Namen von Baal. Sie folgten Göttern, die nicht helfen können. Neunter, darum werde ich euch zur Rechenschaft ziehen. Das sagt Jahwe. Ich werde auch eure Kinder und Enkel zur Rechenschaft ziehen. Zehnter, geht zu den Ländern der Kittiter. Seht selbst nach. Schickt Leute nach Kedar. Achtet gut darauf. Hat so etwas jemals stattgefunden? Elfter, hat ein Volk jemals seinen Gott gewechselt? Aber diese Götter sind nicht einmal echte Götter. Mein Volk hat seinen großen Gott gewechselt. Sie nahmen einen Gott, der nicht helfen kann. Zwölfter, seid entsetzt, ihr Himmel. Erschreckt sehr. Das sagt Jahwe. Dreizehnter, mein Volk hat zwei schlimme Dinge getan. Sie haben mich verlassen. Ich bin die Quelle für lebendiges Wasser. Sie haben sich selbst Brunnen gegraben. Diese Brunnen sind kaputt und halten kein Wasser. Vierzehnter, ist Israel ein Sklave? Oder ist es ein Sklave, der im Haus geboren wurde? Warum wurde es geraubt? Fünfzehnter, Löwen brüllten gegen Israel. Sie machten das Land zur Wüste. Die Städte wurden verbrannt. Niemand wohnte mehr dort. Sechzehnter, die Leute von Nof und Tapanches haben dich verletzt. Sie haben dir den Kopf kahl gemacht. Siebzehnter, hast du dir das nicht selbst angetan? Du hast Jahwe, deinen Gott, verlassen. Er hat dich auf dem Weg geführt. Achtzehnter, warum gehst du jetzt nach Ägypten? Willst du das Wasser vom Nil trinken? Neunzehnter, deine Bosheit wird dich bestrafen. Dein Abfall wird dir Leid bringen. Dann wirst du merken, wie schlimm es ist. Du hast Jahwe, deinen Gott, verlassen. Du hattest keine Angst vor mir. Das sagt der Herr, Jahwe der Heerscharen. Zwanzigster, schon lange hast du mein Joch zerbrochen. Du hast deine Fesseln zerrissen. Du sagtest, ich will nicht dienen. Auf jedem hohen Berg und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt. Du hast dort schlechte Dinge getan. 21. Ich pflanzte dich als guten Weinstock. Du warst eine reine Pflanze. Wie konntest du dich in einen wilden Weinstock verwandeln? Das war schlecht für mich. 22. Auch wenn du dich mit viel Seife wäschst, deine Sünde bleibt schmutzig vor mir. Das sagt der Herr, Jahwe. 23. Wie kannst du sagen, ich bin nicht schmutzig geworden? Ich bin den Baalen nicht gefolgt? Sieh, was du im Tal getan hast. Du bist wie eine schnelle Kamelstute. Sie läuft hin und her und kreuzt ihre Wege. 24. Du bist wie eine Wildeselin in der Steppe. Sie schnappt nach Luft, weil sie so gierig ist. Niemand kann sie von ihrem Verlangen abhalten. Wer sie sucht, muss sich nicht anstrengen. Im richtigen Monat finden sie sie leicht. 25. Pass auf deine Füße auf, damit du deine Schuhe nicht verlierst. Pass auf deinen Hals auf, damit du nicht verdurstest. Aber du sagst, es ist umsonst. Nein. Ich mag die Fremden. Ich will ihnen folgen. 26. Ein Dieb schämt sich, wenn man ihn erwischt. So werden sich die Leute von Israel schämen. Ihre Könige, ihre Beamten, ihre Priester und ihre Propheten werden sich schämen. 27. Sie sagen zum Holz, du bist mein Vater. Und zum Stein, du hast mich geboren. Sie haben mir den Rücken gezeigt, nicht das Gesicht. Wenn sie aber in Not sind, rufen sie, steh auf und hilf uns. 28. Wo sind deine Götter, die du gemacht hast? Sollen sie aufstehen und dir helfen, wenn du in Not bist? Juda, du hast so viele Götter wie Städte. 29. Warum streitet ihr mit mir? Ihr alle habt euch von mir abgewandt. Das sagt Jahwe. 30. Ich habe eure Söhne umsonst bestraft. Ihr habt die Lehre nicht angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten getötet. Es war wie ein reißender Löwe. 31. Ihr Leute. Hört auf das Wort von Jahwe. War ich eine Wüste für Israel? Oder ein dunkles Land? Warum sagt mein Volk, wir sind frei? Wir kommen nicht mehr zu dir. 32. Vergisst eine junge Frau ihren Schmuck? Vergisst eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich seit vielen Tagen vergessen. 33. Du weißt gut, wie du deinen Weg machst, um Liebe zu suchen. Dafür hast du auf deinen Wegen auch Verbrechen nicht gescheut. 34. Das Blut von armen, unschuldigen Menschen ist an deinen Kleidern. Du hast sie nicht beim Einbruch erwischt. Du hast sie wegen all dieser Dinge getötet. 35. Doch du sagst, ich bin ohne Schuld. Sein Zorn hat sich von mir abgewandt. Aber ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Du sagst, ich habe nicht gesündigt. 36. Warum läufst du so schnell weg? Du willst einen anderen Weg gehen. Auch Ägypten wird dich enttäuschen. So wie Assur dich enttäuscht hat. 37. Auch von dort wirst du mit den Händen auf dem Kopf kommen. Jahwe hat die Leute abgelehnt, denen du vertraut hast. Darum wird es dir mit ihnen nicht gut gehen.